Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, dann herzlich willkommen zur 34. Sitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute am Donnerstag, 8. August. Wir beginnen mit ein bisschen Verspätung um 20.41 Uhr. Mein Name ist Fako, ich werde die Sitzung leiten, Protokoll machen Isan und Elda. Euch bleibt nichts anderes übrig. Mehr sind wir momentan nämlich auch nicht. Das heißt, anwesend sind der Elder, die Waage und die Isan. Damit sind wir nicht beschlussfähig. Verschieben das mit dem Protokoll der letzten Sitzung und beginnen mit den Berichten des Landesvorstands. Da stehe ganz oben ich. Ja, ich habe die Präsentation für den Infoabend NoCom-WG NRW gegen das neue Kommunalwahlgesetz vorbereitet. In dem Zusammenhang habe ich auch noch ein bisschen weiter recherchieren müssen und habe noch ein Übersichtspad angelegt mit noch ein paar neuen Links, die dann noch so reingeschneit sind nach unserer Pressemitteilung. Der Infoabend war dann am 31.07., den habe ich moderiert. Im Nachgang gab es tatsächlich noch einige Gespräche. Dann habe ich mich weiter um die Marina gekümmert und Räumlichkeiten in Düsseldorf gebucht, den Vertrag unterschrieben, zurückgeschickt, die Wiki-Seite und ein Planungsnet für die Marina angelegt, in dem ich auch schon mal Einladungen formuliert habe. Da habe ich gleich noch unter Sonstiges bisschen was geschrieben. Ansonsten habe ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen die letzten 14 Tage. Ein paar Spams noch, Tickets, Mails, Kalenderpflege, den Social Media unterstützt, so die Kleinigkeiten halt. Das war's von mir, weiter geht's mit dem Elder. Ja, jetzt kommen wirklich die Kleinigkeiten. Also in den letzten 14 Tagen gab es bei mir jetzt auch nicht sehr viel. Einmal Team PolGF am 30.07. Diese Woche gab es kein Team PolGF. Dafür hat ein dicker Engel stattgefunden mit Antragsbesprechungen zum kommenden BPT dann auch. Wovon ich aber leider noch keine Rückmeldung bekommen habe. Ich habe auch am Infoabend zum Kommunalwahlgesetz im NRW teilgenommen und auch mitbesprochen, wie wir damit jetzt umgehen und hoffe auch darauf, dass ich das auch noch mit weitergeben kann. Okay, danke dir und weiter geht's mit Isan. Okay, ich kann machen, was ich will. Meine Liste wird nie so lang wie deine, selbst wenn ich noch so grüble. Aber immerhin, ich habe Social Media Arbeit gemacht, obwohl wir jetzt wirklich im Sommerloch sind und ja, gibt nicht viel. Ich habe halt hab die Generalprobe mit Vako im Infoabend gemacht. Ach ja. Und den Infoabend zum NoCom-Gesetz habe ich natürlich mitgemacht und Tickets und Spam. Ja, danke dir, San. Generalprobe in dem Sinne, dass ich einen neuen Raum im Big Blue Button angelegt habe und Isan freundlicherweise Versuchskaninchen gespielt hat, ob wir uns hören, ob wir uns sehen und so weiter. Ja, vielen Dank. Okay, das war's mit den Berichten. Gibt's Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, dann mache ich weiter mit dem Bericht Statistik. Mitgliederstand heute 1350, davon stimmberechtigt 565. Barkassenbestand und Kontostände sind aus älteren Sitzungen, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. VKV-Kontostände, die aktuellste Übersicht findet ihr auch immer auf unserem Vorstandsportal vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, falls ihr da mal was nachschauen wollt. Gut, weiter geht's mit den Terminen. Dann haben wir in der nächsten Woche wieder am Montag, 12.8. die Sitzung Resort 4, Gesundheit, Familie und Soziales in Big Blue Button. Am Dienstag, 13.8. die Sitzung der AG Technik im Mumble um 20 Uhr. Und am 14.8. auch im Mumble die Sitzung der AG ÖA NRW, ebenfalls im Mumble. Dann am 1. September sind die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Am 12. September wird es eine Datenschutzschulung mit Wild geben im Big Blue Button. Dazu wird aber auch noch eine Einladung verschickt. Am 14. und 15. September ist der Bundesparteitag in Nürnberg. Am 22. September die Landtagswahlen in Brandenburg. Am 23. September eine Lesung im Theater Mahl. Wer weiterliest, wird erschossen mit Piratenbeteiligung. Am 6. Oktober machen wir die Marina NRW in Düsseldorf. Am 22. und 23. März im nächsten Jahr den LPT und die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl in Bielefeld. Noch nicht terminiert ist die Kommunalwahl im Herbst 2025. Die Bundestagswahl ist voraussichtlich am 28. September 2025. Das ist zumindest die Terminempfehlung des Bundeskabinetts. Ja, das war's mit den Terminen. Wenn es Termine gibt, die sich nicht in unserem Kalender befinden, auf unserer Webseite unter Termine, also Infostände, Stammtische, Sitzungen, andere Treffen etc., dann sagt uns bitte Bescheid, dass wir diese Termine ebenfalls in den Kalender eintragen können. Gut, Anträge haben wir heute keine. Einen Umlaufbeschluss hatten wir, Ticket 524488. Das war der Finanzantrag auf Durchführung der Marina NRW in Düsseldorf. Dafür habe ich ein Budget von 250 Euro beantragt. Der Termin ist, wie gesagt, fest für den 6. Oktober, das ist ein Sonntag im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf. Die Miete an sich kostet 160 Euro. Ich muss aber noch ein paar Sachen mit dem Hausmeister klären. Ja, dieser Finanzantrag wurde angenommen. Weitere Umlaufbeschlüsse hatten wir nicht. Dann kommen wir zum Punkt Aktuelles aus den Kommunen. Stadt, Landkreis, Plus. Dann gibt es hier was zu berichten. Vielleicht kann ich da was, oder ach, ich glaube, Reinhard will. Mach du ruhig die erste. Also ich kann für Recklinghausen mal ein bisschen was sagen, weil ich habe jetzt gestern mal privat eine Anfrage gestellt. Und zwar ging es um Einbürgerungen. Da war es jetzt also quasi für mich persönlich, weil einfach die, also hinten auf den auf die Anfrage, die wir mal bekommen hatten für Köln, da hat sich mich jemand an uns gewandt mit der Bitte um Mithilfe, weil ihm sein Einbürgerungsantrag wohl zu lange dauert. Und darüber habe ich einfach mal geguckt, wie es bei uns in der Kommune ist, wie sieht es da mit Wartezeiten aus. Und vor allen Dingen habe ich mich noch ein bisschen weiter noch informiert darüber. Es gibt nämlich die Möglichkeit der Untätigkeitsklage. Die habe ich immer bisher immer sehr witzig mit dazu genommen, weil ich ja weiß, dass das eher relativ lange dauert. Dachte mir vielleicht auch, wenn man das Ganze mit einer Untätigkeitsklage begleitet, könnte das vielleicht, ich sage mal so, einen deutscheren Effekt haben, irgendwie sowas. Aber war so Spinnerei meinerseits. Also habe ich jetzt mal den Bürgermeister bei uns angefragt, wie denn aktuell die Wartezeiten sind. Und vor allen Dingen wollte ich gerne auch wissen, wie sieht denn die Wartezeit der anderen aus, wenn halt Leute mit einer Untätigkeitsklage da reingehen, ob sich dadurch die Wartezeit der anderen, die nicht klagen, dadurch automatisch verlängert, weil ja dann ganz klar die Bearbeitungszeit ja anders gesetzt wird. Wie auch die Kostensituation ist. Also ob man zum Beispiel durch die Kosten, die halt normalerweise jetzt in die Verfahrenskosten reinfließen, ob man dafür nicht besser hätte eine Stelle besetzen können oder sowas in der Form. Also das war zumindest meine Intention gewesen. Es kam auch ziemlich schnell auch eine Antwort wieder zurück, die ich persönlich ein bisschen unbefriedigt finde. Da heißt es ganz klar, es sind immer 16 Monate ungefähr für alle. Also alle müssen ungefähr circa 16 Monate warten und die Anträge werden nach Reihenfolge bearbeitet, egal ob da eine Klage ist oder nicht. Was ich mir denke, so, okay, das ist jetzt nicht mit dabei. Fragen zu Kosten und allgemeine Zahlen wollte mir man da nicht nennen. Dann denke ich mir, okay, gut, wenn man das jetzt nicht tut, dann werde ich jetzt den politischen Weg jetzt wählen und werde jetzt eine offizielle Anfrage stellen, das war eine IFG-Anfrage, und dann müssen sie es mir beantworten. Was natürlich doof ist, weil da kann ich auch darauf hinweisen, dass ich ja schon mal einmal gefragt hätte und einmal die Antworten auch hätte so bekommen können, aber wenn man es halt nicht anders möchte, wird das halt so passieren. Also das habe ich zumindest vor und das wird dann jetzt auch offiziell über die Piratenpartei in Recklinghausen dann auch laufen. Danke dir, Alda. Ich habe eine Frage. Also IFG ist ja Informationsfreiheitsgesetz. Wie macht man das? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann also tatsächlich auf diesen Informationsfreiheitsgesetz selber pochen und auch selber quasi eine Anfrage ganz normal stellen und einfach sagen, hier seid aber nach Paragraph so und so weiter IFG dazu verpflichtet, mir zu antworten. Oder, was jetzt auch ein bisschen der dümmere Weg ist, zumindest für die Kommunen, ist einfach über Frag den Staat zu gehen zum Beispiel. Und das wäre vermutlich dann die Variante, die ich selber gehe, weil ich möchte auch gerne diese Angaben dann veröffentlicht aussehen. Weil, ich sag mal so, man hätte es jetzt auf kurzem Weg machen können, wollten sie aber nicht. Also machen wir es jetzt auf dem offiziellen Weg. Ja, Frag den Staat, ja, super Idee. Dann sehen das ja auch andere und können das gegebenenfalls für ihre Kommunen übernehmen. Genau, gerne. Ich werde vermutlich auch den Anfragenden aus Köln nochmal mit einbeziehen und mal ihnen das Ganze mitgeben. Kurzum, vielleicht auch eine Info, weil ich habe bisher nur recherchiert und konnte jetzt auch nichts Bindendes dafür finden. Aber es wird gerne in solchen Fällen wird auf den Paragraph 75 ich komme nochmal drauf. Also Paragraph 75 irgendeines bestimmten Gesetzes besagt eben, dass solche Anträge eigentlich eine reguläre Bearbeitungszeit von 3 Monaten hätten. Und danach ist halt der Weg der Untätigkeitsklage offen. Das steht auch so tatsächlich in diesem Gesetz halt auch drin. Genau, das ist die Verwaltungsgerichtsordnung, genau, die war das. Okay, schwierige Worte immer alles. Ja, gut. Interessant, halt uns auf dem Laufenden. Mal sonst noch was? Ja, ich habe eine Bitte, Elder, du kannst gerne im Protokoll mal gucken und eventuell da dann noch ergänzen, weil das war jetzt natürlich wieder eine Menge. Er ist schon dabei, sehe ich gerade. Okay, dann habe ich noch den Reinhard im Sprechen. Ja, also wir haben uns überlegt, ein Wahlkampfthema für die Kommunalwahlen zu besorgen. Dazu habe ich mich entschlossen, das Thema Ottostraße in Duisburg, sozialer Brennpunkt, zu nehmen. Weil das brennt hier in Duisburg. Das ist das Erste. Das Interessante. Das Zweite ist, ich hatte heute einen externen Anruf von einer Person, die möchte sich mal mit uns in Verbindung setzen. Leider ist die Person etwas behindert und aus diesem Grunde werden wir uns nächsten Monat mit der Person im Altenheim in Duisburg treffen. Mehr Info dann später. Ich gehe davon aus, dass ihr damit einverstanden seid, dass wir einen Stammtisch mal im Altenheim machen. Oder zwei. Danach reden wir weiter. Klar, wenn der Stammtisch öffentlich ist, dann gibst du uns die Daten durch, ne? Okay. Ich gehe davon aus, dass der öffentlich ist, weil ich gehe nicht davon aus, dass die Massen ins Altenheim kommen. Okay, alles klar. Ich glaube, am Sonntag hattest du einen Stammtisch angegeben oder war das nächste Woche? Der Stammtisch am Sonntag wird laufen, da werde ich das näher mit den Kollegen besprechen. Ich habe heute schon mit einem telefoniert, der ist damit einverstanden, dass wir ins Altenheim gehen für einmal oder zweimal. Und ich gehe davon aus, dass der andere auch mitspielt. Und ich denke, mal gucken, was draus wird, wissen wir noch nicht. Okay, danke dir. Gut, dann haben wir unter sonstiges Wichtiges noch die Marina NRW. Wie gesagt, wir haben jetzt festgemacht, Sonntag, den 6. Oktober. Ich habe die Wiki-Seite angelegt und auch auf der Hauptseite verlinkt, wo dann doch bitte auch der Bund immer mal schaut, wenn solche Sachen anstehen, dass man da keine parallelen Termine macht. Ich habe ein Planungspad angelegt. Da ist dann unter anderem Elder schon mal einen Einladungstext formuliert. Also ich habe den vom letzten Mal genommen und soweit aktualisiert. Ich würde sehr gerne, wie beim letzten Mal auch, dass diese erste Einladung, wo es ja auch darum geht, dass wir Themen sammeln wollen, entgegennehmen, um dann irgendwann ein Programm zu erstellen, dass das wieder an alle Mitglieder geht. Wenn du am besten schaust, du mal über den Text, Elder, und wenn das soweit okay ist oder wenn du noch was ergänzen möchtest, dass wir das dann an die Tatjana weitergeben. Da kommt es ja auf einen oder anderen Tag nicht drauf an, aber ich fände schon, wenn das so in den nächsten 10 Tagen, sage ich mal, dann auch rausgeht. Ja, ich denke, das kriegen wir auch schneller hin. Also tatsächlich, ich guck mir das gleich nochmal genau an, werde da vielleicht nochmal meine eigenen Sachen noch mit dazu packen und dann gehen wir das dann auch direkt schon raus. Ja, super. Okay, und den gleichen Text werde ich dann auch auf Vorstandsblog packen, so dass wir da auch Social Media ein bisschen machen können. Und wenn dann das Programm soweit fertig ist, schicken wir dann nochmal zeitnah eine Einladung raus. Okay, sonstiges Wichtiges habe ich nichts weiter hier drin. Wir hatten uns aber schon verständigt, dass wir noch ein NÖ-Teil haben. Da werde ich dann aber zunächst mal die Sitzung schließen. Der nächste Termin ist in 14 Tagen wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mambe. Und die heutige Sitzung schließe ich um 20.58 Uhr. Vielen Dank.